Königin, die du hast da für mich. Du bist schön wie eine Perle und graziös wie ein Reh. Deine Augen sind so herrlich wie der Berge höchster See. Freundlich und bist lieblich, eine Frau mit rechtem Herz. Du kannst trösten und du hilfst auch bei Schmerz. Gold und Silber lass ich stehen, Tag und Nacht will ich dich sehen. Gleich nach Gott, unserem Herrn, da kommst du. Gold und Silber lass ich stehen, Tag und Nacht muss ich dich sehen. Gleich nach Gott, unserem Herrn, da kommst du. Danke dir, ich danke dir für die Frau, die du liebst, weil du mich unendlich liebst. Ich preise dich, ich lobe dich für die Königin, die du hast da für mich. Du bist unbefleckt und ehrlich, du bist mir ganz unentbehrlich. Eine Zier für mein Haus und der meinen Grat heraus. Welch ein selten Edelstein, welche Pracht ist da gemacht. Du gefällst mir und es zieht mich hin zu dir. Gold und Silber lass ich stehen, Tag und Nacht will ich dich sehen. Gleich nach Gott, unserem Herrn, da kommst du. Ja, Gold und Silber lass ich stehen, Tag und Nacht muss ich dich sehen. Gleich nach Gott, unserem Herrn, da kommst du. Danke dir für die Frau, die du gibst, weil du mich unendlich liebst. Herr, ich preise dich, Herr, ich lobe dich für die Königin, die du hast da. An dem Wagen des Pharao bist du schönste im Vergleich. Meine Freunde, du machst mich reich. Deine Wangen sind so lieblich und dein Mund so appetitlich. Die schönste Lilie unter Dornen, das bist du. Gold und Silber lass ich stehen, Tag und Nacht will ich dich sehen, gleich nach Gott, unserem Herrn, da kommst du. Ja, Gold und Silber lass ich stehen, Tag und Nacht muss ich dich sehen, gleich nach Gott, unserem Herrn, da kommst du. Herr, ich danke dir, Herr, ich danke dir für die Frau, die du gibst, weil du mich unendlich liebst. Lobe dich für die Könige, die du hast da für mich. Ja, ich freue mich auf dich, halte aus und wart auf mich, dass wir uns zusammenfinden wollen, uns zusammen gründen, so betörend ist dein Duft und so lieblich ist die Luft. Holde Schöne, du bist ganz wunderbar. Gold und Silber lass ich stehen, Tag und Nacht will ich dich sehen, gleich nach Gott, unserem Herrn, da kommst du. Ja, Gold und Silber lass ich stehen, Tag und Nacht muss ich dich sehen, gleich nach Gott, unserem Herrn. Ich danke dir, Herr, ich danke dir für die Frau, die du gibst, weil du mich unendlich liebst. Herr, ich preise dich, Herr, ich lobe. Die du hast da für mich. Meine Taube, meine Reine, meine Süße, meine Kleine, mein Wind, wie die Morgenröte schön, klar wie die Sonne anzusehen. Oh, wie schön bist du, mein Weib, aus des Meisters Hand dein Leib. Deine Augen sind wie die Teiche von Heschbon. Gold und Silber lass ich stehen, Tag und Nacht will ich dich sehen, gleich nach Gott, unserem Herrn, da kommst du. Ja, Gold und Silber lass ich stehen, Tag und Nacht muss ich dich sehen, gleich nach Gott, unserem Herrn, da kommst du. Ich danke dir, Herr, ich danke dir für die Frau, die du bist, weil du mich unendlich liebst, Herr. dafür mich. Du hast mir das Herz genommen, meine Schwesterliebe Braut. Du bist wie ein verschlossener Garten mit edlen Früchten, die ich geschaut. Du bist wie ein Gartenbrunnen, ein Born Wasser, das ständig fließt. Meine Liebste, sei hier mitgegrüßt. Gold und Silber lass ich stehen, Tag und Nacht will ich dich sehen, gleich nach Gott, unserem Herrn, da kommst du. Ja, Gold und Silber lass ich stehen, Tag und Nacht muss ich dich sehen, denn gleich nach Gott, unserem Herrn, da kommst du. Herr, ich danke dir, Herr, ich danke dir. Die Frau, die du gibst, weil du mich unendlich liebst. Herr, ich preise dich, Herr, ich lobe dich, für die Königin, die du hast da für mich. Die Königin, du hast da für gegrüßt. Gold